What great stuff are we seeing today, Fritz? Jeder Film muss eine Idee klar zum Ausdruck bringen, Jerry. Wie aus der Zeit, der Filmzeit gefallen, scheint es, Jean-Luc Godards Credo in Die Verachtung von 1963 hier zu zitieren. Eine Idee klar zum Ausdruck bringen, Jerry. Schwer auszumachen heute im großen Film, im Blockbuster-Kino so etwas. Die Idee, der kritische Blick auf die Gesellschaft. Sich jetzt in den Charts den Mühen der Ebene zu verweigern, hieße Platz 5, 4, 3, 2, 1 hieße Warcraft, Conjuring 2, Central Intelligence, ein ganzes halbes Jahr und Ice Age, Kollision voraus zu ignorieren und hieße sich in gewisser Weise zurückzuträumen. Naja, wenn das im Metier der Traummaschine Kino nicht erlaubt sein darf, wo denn dann? Eine Idee klar zum Ausdruck bringen. Was nämlich auffällt an den Filmen in den Mainstream-Charts dieser Woche, ist, dass sie ganz offensichtlich allein von der Idee des Profits getrieben sind. Dass ihr Ursprung nicht die Geschichte ist. Verfilme ein schon enorm erfolgreiches Computerspiel, mache die Fortsetzung eines erfolgreichen ersten oder zweiten oder dritten oder fünften Teils oder nehme einen Star und baue einen Film drumherum. Also nicht das Godardsche Credo. Jeder Film muss eine Idee klar zum Ausdruck bringen. Sondern schlicht und ausschließlich ökonomisches Kalkül. Natürlich wollten auch die Großen der goldenen Ära Hollywoods, Frank Capra oder Billy Wilder oder Alfred Hitchcock oder, natürlich wollten sie, wie auch die großen durchgeknallten Regieautoren, Gigantomanen des New Hollywood, Coppola, Scorsese, Cimino, Geld verdienen, viel Geld, viel Kasse machen. Aber da eben nicht einzig und allein die Buchhalter und Erbsenzähler wie heute das Business bestimmten, sondern auch diese besessenen Geschichtenerzähler, die gerne mal vollmundig gigantische Budgets forderten und dann verbrannten, gab es eine spezifische Mixtur, die zu diesen unglaublichen, diesen magischen Momenten im Kino führten. Wie Coppola am Anfang vom ersten Teil des Paten die Geburtstagsfeier erzählt und dabei alle Charaktere einführt in die Erzählung. Diese Tanzszene in Michael Ciminos Western Heaven's Gate, in der die osteuropäischen Einwanderer auf Rollschuhen tanzen. Diese melancholische Meditation über das Ende des menschlichen Lebens auf der Erde, da oben, auf dem Gewächshaus-Raumschiff, dessen Sprengung Bruce Dern verhindert in Lautlos im Weltraum, um schließlich selbst zu sterben. Ein kritischer Blick auf die Geschichte oder die Gesellschaft paarte sich hier mit der hohen Kunst, im Film von Menschen zu erzählen. Nur ein Traum, dass man das bei heutigen Filmen mit großen Budgets noch zusammen erleben darf auf der Leinwand. Bei kleineren Filmen, ja, aber Blockbuster-Kino? Ende der 70er Jahre war die Zäsur. Das Blockbuster-Kino siegte über New Hollywood. Spielbergs Der weiße Hai stand am Anfang dieser Entwicklung. Zeiten- und Quantensprung in der Filmgeschichte. Gelandet damit in der Jetztzeit. So schnell kann's gehen. Zurück zu den Mühen der Ebene der filmischen Realität. Und damit wären wir bei einer Computerspielverfilmung, zum größten Teil mit Computerbildern aus dem Computer. Platz 5. Warcraft The Beginning von Duncan Jones. Beim passablen zweiten Teil einer Exorzismusgeschichte. Platz 4. Conjuring 2 von James Wan. Bei einer Komödie mit Ex-Wrestling-Star The Rock. Platz 3. Central Intelligence von Rawson Marshall Thurber. Bei einer romantisch bis rührseligen Geschichte über einen behinderten Superreichen und seine lebensfrohe Pflegerin alias Game of Thrones Superstar Emilia Clarke alias Khaleesi. Platz 2. Ein ganzes halbes Jahr von Thea Sherrock. Und wir wären bei der vierten Fortsetzung eines Animationsblockbusters mit dem Titel Platz 1. Ice Age, Kollision voraus, von Michael Thurmeyer. So sieht's aus in diesen Tagen.